mein Wille. Die Martinière kam der Scuderie entgegen mit raschen Schritten. Hinter ihr her Baptiste, beide mit vor Freude glänzenden Gesichtern. Beide jauchzend, schreiend. Er ist hier, er ist frei. Oh, die lieben jungen Leute. Das selige Paar stürzte der Scuderie zu Füßen. Oh, ich habe es ja gewusst, dass ihr allein mir den Gatten retten würdet, rief Madelon. Ach, der Glaube an euch, meine Mutter, stand ja fest in meiner Seele, rief Olivier, und beide küssten der würdigen Dame die Hände und vergossen 1000 heiße Tränen, und dann umarmten sie sich wieder und beteuerten, dass die überirdische Seligkeit dieses Augenblicks alle namenlose Leiden der vergangenen Tage aufwiege, und schworen, nicht voneinander zu lassen bis in den Tod. Nach wenigen Tagen wurden sie verbunden durch den Segen des Priesters. Wäre es auch nicht des Königs Wille gewesen, Brisson hätte doch nicht in Paris bleiben können, wo ihn alles an jene entsetzliche Zeit der Untaten Cardillacs erinnerte, wo irgendein Zufall das böse Geheimnis, nun noch mehreren Personen bekannt worden, feindselig enthüllen und sein friedliches Leben auf immer verstören konnte. Gleich nach der Hochzeit zog er, von den Segnungen des Scuderie begleitet, mit seinem jungen Weibe nach Genf. Reich ausgestattet, durch Madelons Brautschatz, begabt mit seltener Geschicklichkeit in seinem Handwerk, mit jeder bürgerlichen Tugend, ward ihm dort ein glückliches, sorgenfreies Leben. Ihm wurden die Hoffnungen erfüllt, die den Vater getäuscht hatten, bis in das Grab hinein. Ein Jahr war vergangen seit der Abreise Brissons, als eine öffentliche Bekanntmachung erschien. Gezeichnet von Arlois de Chauvalon, Erzbischof von Paris, und von dem Parlamentsadvokaten Pierre Arnaud d'Andilly. Des Inhalts, dass ein reuiger Sünder unter dem Siegel der Beichte der Kirche einen reichen, geraubten Schatz an Juwelen und Geschmeide übergeben. Jeder, dem etwa bis zum Ende des Jahres 1680 vorzüglich durch mörderischen Anfall auf öffentlicher Straße ein Schmuck geraubt worden, solle sich bei d'Andilly melden und werde, treffe die Beschreibung des ihm geraubten Schmucks mit irgendeinem vorgefundenen Kleinod genau überein und finde sonst kein Zweifel gegen die Rechtmäßigkeit des Anspruchs statt, den Schmuck wiedererhalten. Viele, die in Cardillacs Liste als nicht ermordet, sondern bloß durch einen Faustschlag betäubt aufgeführt waren, fanden sich nach und nach bei dem Parlamentsadvokaten ein und erhielten zu ihrem nicht geringen Erstaunen das ihnen geraubte Geschmeide zurück. Das Übrige fiel dem Schatz der Kirche zu Saint-Eustache anheim. Dialog 12. Der geschichtliche Grund. Bravo. Es ist unserem Silvester in der Tat ein missliches Wagestück gut genug gelungen. Für ein solches halte ich nämlich die Schilderung eines alten gelehrten Fräuleins, die in der Straße Saint-Honoré eine Art von Büro d'Esprit aufgeschlagen, in das uns Silvester blicken lassen. Silvesters Erzählung erhielt den vollen Beifall der Freunde. Man nannte sie deshalb wahrhaft serapiontisch, weil sie auf geschichtlichen Grund gebaut doch hinaufsteige ins Fantastische. Ich erinnere mich irgendwo von einem alten Schuster zu Venedig gelesen zu haben, der in die ganze Stadt für einen fleißigen, frommen Mann hielt und der verruchteste Mörder und Räuber war. So wie Cardillac schlich er zur Nachtzeit fort aus seiner Wohnung und hinein in die Paläste der Reichen. In der tiefsten Finsternis traf sein sicher geführter Dolchstoß den, den er berauben wollte, ins Herz, so dass er auf der Stelle lautlos niedersank. Der Schuster erkrankte, und sonderbar schien es, dass solange er sein Lager nicht verlassen konnte, die Mordtaten aufhörten, so wie er gesundet, aber wieder begannen. Unter irgendeinem Vorwande warf man ihn ins Gefängnis, und das Vermutete traf ein. Solange der Schuster verhaftet, blieben die Paläste sicher. Endlich erpresste ihm die Folter das Geständnis und er wurde hingerichtet. Von dem venezianischen Schuster, sprach Silvester, weiß ich nichts. Soll ich euch aber treu und ehrlich die Quellen angeben, aus denen ich schöpfte, so muss ich euch sagen, dass die Worte der Scuderi, ein Liebender, der Diebe fürchtet und so weiter, wirklich von ihr, und zwar beinahe auf denselben Anlass, wie ich es erzählt, gesprochen worden sind. Auch ist die Sache mit dem Geschenk von Räuberhänden durchaus keine Geburt des von günstiger Luft befruchteten Dichters. Die Nachricht davon findet ihr in einem Buche, wo ihr sie gewiss nicht suchen würdet, nämlich in Wagenseils Chronik von Nürnberg. Der alte Herr erzählt nämlich von einem Besuch, den er während seines Aufenthaltes in Paris bei dem Fräulein von Scuderi abgestattet. Und ist es mir gelungen, das Fräulein würdig und anmutig darzustellen, so habe ich das lediglich der angenehmen Courtoisie zu verdanken, mit der Wagenseilius von der alten, geistreichen Dame spricht. Schweige, schweige, Skurrilität, und gönne mit uns ein gütiges Ohr dem würdigen Serapionsbruder Cyprian, der, wie ich bemerke, soeben ein Manuskript aus der Tasche gezogen hat. Ein Mann, nahm Cyprian das Wort, ein Mann, von dem ich vor einiger Zeit Kunde erhielt, ist kein anderer als der Baron von B., der sich in den Jahren 1789 oder 1790 in Berlin aufhielt. Und offenbar gehörte Baron von B. zu den seltsamsten, merkwürdigsten Erscheinungen, die es jemals in der musikalischen Welt gegeben. Ich werde der größeren Lebendigkeit halber in der ersten Person erzählen, als sei ich selbst der Virtuose, dem alles geschehen, und hoffe, dass mein würdiger Serapionsbruder Theodor, unser Kapellmeisterlein, es nicht übel deuten wird, wenn ich ganz in sein Gebiet hineinzustreifen genötigt bin. Der Baron von B. Ich war, so erzählte der Virtuose, damals, als der Baron von B. sich in Berlin befand, noch sehr jung, kaum 16 Jahre alt, und im eifrigsten Studium meines Instruments begriffen, dem ich mich mit ganzer Seele, mit aller Kraft, wie sie nur in mir lebte, hingab. Der Konzertmeister Haag, mein würdiger, aber sehr strenger Lehrer, wurde immer zufriedener und zufriedener mit mir. Er rühmte die Fertigkeit meines Strichs, die Reinheit meiner Intonation, er ließ mich endlich in der Oper, ja sogar in den königlichen Kammerkonzerten mitgeigen. Bei dieser Gelegenheit hörte ich oft, dass Haag mit dem jüngern Duport, mit Ritter und anderen großen Meistern aus der Kapelle, von den musikalischen Unterhaltungen sprach, die der Baron von B. in seinem Hause mit Einsicht und Geschmack anordne, so dass der König selbst nicht verschmähe, öfters daran teilzunehmen. Sie erwähnten der herrlichen Kompositionen alter, beinahe vergessener Meister, die man sonst nirgends zu hören bekomme, als bei dem Baron von B., der, was vorzüglich Musik für die Geige betreffe, wohl die vollständigste Sammlung von Kompositionen jeder Art aus der ältesten bis zur neuesten Zeit besitze, die irgendwo zu finden, und waren zuletzt darin ganz einig, dass der Baron in Wahrheit ein leuchtender Stern zu nennen, der an dem musikalischen Himmel von Berlin aufgegangen. Alles dieses machte meine Neugierde rege. Noch mehr spannte es mich aber, wenn dann in solchem Gespräch die Meister näher zusammentrafen und ich in dem geheimnisvollen Geflüster nur den Namen des Barons unterscheiden und aus einzelnen abgebrochenen Worten erraten konnte, dass vom Unterricht in der Musik von Stunden geben die Rede. Es schien mir, als wenn dann vorzüglich auf Duports Gesicht ein sarkastisches Lächeln rege würde und als wenn alle mit irgendeiner Neckerei wieder den Konzertmeister zu Felde zögen, der seinerseits sich nur schwach verteidigend auch das Lachen kaum unterdrücken konnte, bis er zuletzt sich schnell wegwendend und die Geige ergreifend zum Einstimmen laut rief, »Es ist und bleibt doch ein herrlicher Mann!« Ich konnte es nicht lassen, der Gefahr unerachtet auf ziemlich derbe Weise abgefertigt zu werden, bat ich den Konzertmeister, mich doch, wenn's nur irgend möglich, bei dem Baron von B. einzuführen und mich mitzunehmen in seine Konzerte. Haag maß mich mit großen Augen. »Nun, du magst wohl recht haben mit deiner Bitte. Du kannst viel lernen bei dem Baron. Ich will mit ihm von dir reden und glaube wohl, dass er dir den Zutritt verstatten wird, da er gar gern es mit jungen Zöglingen der Musik zu tun hat. Nicht lange darauf hatte ich eben mit Haag einige sehr schwere Violinduetten gespielt. Da sprach er, die Geige aus der Hand legend: »Nun, Karl, heute Abend ziehe deinen Sonntagsrock an und seidene Strümpfe. Komm dann zu mir, wir wollen zusammen hingehen zum Baron von B. Es sind nur wenige Leute da, und das gibt gute Gelegenheit, dich vorzustellen.« Das Herz bebte mir vor Freude, denn ich hoffte, selbst wusste ich nicht warum, Außerordentliches, Unerhörtes zu erfahren. Wir gingen hin. Der Baron, ein nicht zu großer Mann, hoch in den Jahren, im altfränkisch bunt gestickten Galakleide, kam uns, als wir in das Zimmer traten, entgegen und schüttelte meinem Lehrer treuherzig die Hand. »Wie geht es euch?« begann der Baron mit heller, wohlklingender Stimme. »Wie geht es euch, mein guter Haag? Habt ihr wohl mein Konzert wacker geübt?« »Nun, wir werden ja morgen hören.« »Ha, das ist wohl der junge Mensch, der kleine, wackere Virtuose, von dem ihr mit mir spracht.« Ich schlug beschämt die Augen nieder. Ich fühlte, dass ich über und über errötete. Haag nannte meinen Namen, rühmte meine Anlagen so wie die schnellen Fortschritte, die ich in kurzer Zeit gemacht. »Also«, wandte sich der Baron zu mir, »also die Geige hast du zu deinem Instrument gewählt, mein Söhnchen. Hast du auch wohl bedacht, dass die Geige das allerschwerste Instrument ist, das jemals erfunden? Ja, dass dies Instrument, in dürftig scheinender Einfachheit den üppigsten Reichtum des Tons verschließend, ein wunderbares Geheimnis ist, das sich nur wenigen, von der Natur besonders dazu ausersehenen Menschen erschließt? Nun, du magst immerhin mir etwas vorspielen. Ich werde dir dann sagen, wie es mit dir steht. Und du wirst meinem Rat folgen. Es kann dir so gehen wie dem Karl Stamitz, der Wunder glaubte, was für ein entsetzlicher Virtuos auf der Violin aus ihm werden würde. Als sich dem das Verständnis eröffnet, warf er geschwinde, geschwinde die Geige hinter den Ofen, nahm dafür Bratsche und Viol d'Amour zur Hand und tat wohl daran. Auf diesen Instrumenten konnte er herumgreifen mit seinen breit gespannten Fingern und spielte ganz passabel. Nun, ich werde dich hören, mein Söhnchen.« Man schickte nun sich an, die drei neuen Quartetten von Haydn, welche damals gerade im Stich erschienen, durchzuspielen. Mein Meister nahm die Geige aus dem Kasten. Kaum strich er aber stimmenshalber die Saiten an, als der Baron sich beide Ohren mit den Händen zuhielt und wie außer sich schrie: »Haag, Haag, ich bitte euch um Gottes Willen! Wie könnt ihr nur mit eurer erbärmlichen, schnurrenden, knarrenden Strohfiedel euer ganzes Spiel verderben?« Nun hatte aber der Konzertmeister eine der allerherrlichsten Geigen, die ich jemals gesehen und gehört, einen echten Antonio Stradivari. Und nichts konnte ihn mehr entrüsten, als wenn irgendjemand seinem Liebling nicht die gehörige Ehre erwies. Wie nahm es mich daher Wunder, als er lächelnd sogleich die Geige wieder einschloss. Er mochte schon wissen, wie es sich nun zutragen würde. »Ich will«, rief der Baron, »ich will euch eine Ehre antun, Haag. Ihr sollt heute auf meiner ältesten, schönsten Violine spielen. Es ist ein wahrhafter Granuelo, und gegen den alten Meister ist sein Schüler, euer Stradivari, nur ein Lump. Tartini mochte auf keinen anderen Geigen spielen als auf Granuelos. Nehmt euch nur zusammen, damit der Granuelo sich willig finden lässt, alle seine Pracht aus dem Innern heraus aufzutun.« Der Baron öffnete den Kasten, und ich erblickte ein Instrument, dessen Form von hohem Alter zeugte. Daneben lag aber solch ein ganz wunderlicher Bogen, der mit seiner übermäßigen Krümmung mehr dazu geeignet schien, Pfeile darauf abzuschießen, als damit zu geigen. Der Baron nahm mit feierlicher Behutsamkeit das Instrument aus dem Kasten und reichte es dem Konzertmeister hin, der es ebenso feierlich in die Hände nahm. »Den Bogen«, sprach der Baron, indem er anmutig lächelnd den Meister auf die Schulter klopfte, »den Bogen gebe ich euch nicht, denn den versteht ihr doch nun einmal nicht zu führen und werdet daher auch in eurem Leben zu keiner ordentlichen, wahren Strichart gelangen. Solchen Bogen fuhr der Baron fort, den Bogen herausnehmend und ihn mit glänzendem, verklärten Blick betrachtend, solchen Bogen führte der große, unsterbliche Tartini, und nach ihm gibt es auf der ganzen weiten Erde nur noch zwei seiner Schüler, denen es glückte, in das Geheimnis jener markichten, tonvollen, das ganze Gemüt ergreifenden Strichart zu dringen, die nur mit einem solchen Bogen möglich. Der eine ist Nardini, jetzt ein 70-jähriger Greis, nur noch innerer Musik mächtig. Der andere, wie Sie, meine Herren, wohl schon wissen werden, bin ich selbst. Doch fangen wir an, meine Herren. Die heidnischen Quartetten wurden nun durchgespielt und, wie man es wohl denken kann, mit solch hoher Vollkommenheit, dass gar nichts zu wünschen übrig blieb. Der Baron saß da, mit geschlossenen Augen sich hin und her wiegend, stöhnte, ächzte. »Halt!« rief er plötzlich bei irgendeiner gesangreichen Stelle im Adagio. »Halt! Bei den Göttern, das war tartinischer Gesang, aber ihr habt ihn nicht verstanden. Noch einmal bitte ich!« Und die Meister wiederholten, lächelnd, die Stelle mit gezogenerem Strich, und der Baron schluchzte und weinte wie ein Kind. Als die Quartetten geendigt, sprach der Baron, »Ein göttlicher Mensch, der Haydn. Er weiß, das Gemüt zu ergreifen, aber für die Violine versteht er nicht zu schreiben. Er will das vielleicht auch gar nicht, denn tät er es wirklich und schrieb er in der einzigen wahren Manier wie Tartini, so würdet ihr es doch nicht spielen können. Nun musste ich einige Variationen vortragen, die Haag für mich aufgesetzt. Als ich geendet, klopfte mir der Baron auf die Achsel und sprach lächelnd, »Du kannst bei der Violine bleiben, Söhnchen, aber von Strich und Vortrag verstehst du noch gar nichts, welches wohl daher kommen mag, dass es dir bis jetzt an einem tüchtigen Lehrer gemangelt.« Ging zu Tische. In einem anderen Zimmer war ein Mahl bereitet, das, besonders rücksichts der mannigfachen feinen Weine, die gespendet wurden, beinahe schwelgerisch zu nennen. Die Meister ließen es sich wacker schmecken. Das Gespräch, immer heller und heller aufsteigend, betraf ausschließlich die Musik. Der Baron entwickelte einen Schatz der herrlichsten Kenntnisse. Sein Urteil, scharf und durchgreifend, zeigte nicht nur den gebildetsten Kenner, nein, den vollendeten, geistreichen, geschmackvollen Künstler selbst. Vorzüglich merkwürdig war mir die Galerie der Violinspieler, die er aufstellte. So viel ich davon noch weiß, will ich zusammenfassen. Corelli, so sprach der Baron, bahnte zuerst den Weg. Seine Kompositionen können nur auf tartinische Weise gespielt werden, und das ist hinlänglich zu beweisen, wie er das Wesen des Violinspielens erkannt. Pugnani ist ein passabler Geiger. Er hat Ton und viel Verstand, doch ist sein Strich zu weichlich bei ziemlichem Appoggiamento. Was hatte man mir alles von Geminiani gesagt? Als ich ihn vor 30 Jahren zum letzten Mal in Paris hörte, spielte er wie ein Nachtwandler, der im Traume herumsteigt, und es wurde einem selbst zumute, als lägt man im Traume. Lauter Tempo Rubato ohne Stil und Haltung. Das verdammte ewige Tempo Rubato verdirbt die besten Geiger, denn sie vernachlässigen darüber den Strich. Ich sage es, mit Nardini und mir stirbt die wahrhafte Kunst der Geiger aus. Der junge Viotti ist ein herrlicher Mensch, voller Anlagen. Was er weiß, hat er mir zu verdanken, denn er war mein fleißiger Schüler. Doch was hilft's? Keine Ausdauer, keine Geduld. Er lief mir aus der Schule. Der Czarnowicki soll mir nicht mehr über die Schwelle. Das ist ein unverständiger Hasenfuß, der sich erfrecht, über den großen Tartini, über den Meister aller Meister, die Nase zu rümpfen und meinen Unterricht zu verschmähen. »Mich soll nur verlangen, was aus dem Knaben, aus dem Rode werden wird, wenn er meinen Unterricht genossen. Er verspricht viel, und es ist möglich, dass er Herr wird meines Bogens. Er ist, der Baron wandte sich zu mir, in deinem Alter, mein Söhnchen, aber ernsterer, tiefsinnigerer Natur. Du scheinst mir, nimm's nicht übel, ein kleiner Spring ins Feld zu sein. Nun, das gibt sich. Von euch, mein lieber Haag, hoffe ich nun gar viel. Seit ich euch unterrichte, seid ihr schon ein ganz anderer worden. Fahrt nur fort in eurem rastlosen Eifer und Fleiß und versäumt ja keine Stunde. Ihr wisst, dass mich das ärgert. Ich war erstarrt vor Verwunderung über alles das, was ich gehört. Nicht die Zeit kommt, ich erwarten, den Konzertmeister zu fragen, ob es denn wahr sei, ob denn der Baron wirklich die größten Violinisten der Zeit ausgebildet, ob er, der Meister selbst, denn wirklich Unterricht nehme bei ihm. Allerdings, erwiderte Haag, versäume er nicht, den wohltätigen Unterricht zu genießen, den ihm der Baron angeboten, und ich würde sehr wohl tun, an einem guten Morgen zu ihm hinzugehen und ihn anzuflehen, dass er auch mich seines Unterrichts würdige. Mir entging das seltsame Lächeln nicht, das dabei Haags Gesicht überflog und das, ohne den Grund davon nur zu ahnen, meine Neugierde im höchsten Grade reizte. Als ich denn nun gar demütig dem Baron meinen Wunsch vortrug, als ich versicherte, dass der regste Eifer, ja der glühendste Enthusiasmus mich beseele für meine Kunst, sah er mich erst starr an, bald aber gewann sein ernster Blick den Ausdruck der wohltuendsten Gemütlichkeit. »Söhnchen, Söhnchen«, sprach er, »dass du dich an mich, an den einzigen Violinspieler, den es noch gibt, wendest, das beweiset, wie in dir der echte Künstlertrieb rege worden, wie in deiner Seele das Ideal des wahrhaften Violinspielers aufgegangen. Wie gern wollte ich dir aufhelfen. Aber wo Zeit hernehmen? Wo Zeit hernehmen? Der Haag macht mir viel zu schaffen. Und da ist jetzt der junge Mensch hier, der Durand, der will sich öffentlich hören lassen und hat wohl eingesehen, dass das ganz und gar nicht angeht, bevor er nicht bei mir einen tüchtigen Kursus gemacht. Nun, warte, warte, zwischen Frühstück und Mittag oder beim Frühstück, ja, da habe ich noch eine Stunde übrig. Söhnchen, komme zu mir 11:45 alle Tage, da geige ich mit dir bis 1 Uhr, dann kommt Durand. Sie können sich's vorstellen, wie ich schon andern Tages um die bestimmte Stunde hineilte zum Baron mit klopfendem Herzen. Der Baron litt nicht, dass ich auch nur einen einzigen Ton anstrich auf meiner Geige, die ich mitgebracht. Er gab mir ein uraltes Instrument von Antonio Amati in die Hände. Nie hatte ich auf einer solchen Geige gespielt. Der himmlische Ton, der den Saiten entquoll, begeisterte mich. Ich verlor mich in kunstreichen Passagen, ließ den Strom der Töne stärker aufsteigen in brausenden Wellen, verrauschen im murmelnden Geplätscher. Ich glaube, ich spielte ganz gut, besser als manchmal nachher. Der Baron schüttelte unmutig den Kopf und sprach, als ich endlich nachließ, »Söhnchen, Söhnchen, das musst du alles vergessen. Fürs Erste hältst du den Bogen ganz miserabel.« Er wies mir praktisch, wie man nach Tartinis Art den Bogen halten müsste. Ich glaubte, auf diese Weise keinen Ton herausbringen zu können. Doch nicht gering war mein Erstaunen, als ich auf Geheiß des Barons meine Passagen wiederholend in einigen Sekunden den großen Vorteil einsah, den mir die Art, den Bogen zu führen, gewährte. »Nun«, sprach der Baron, »wollen wir den Unterricht beginnen.« »Streiche mein Söhnchen einmal das eingestrichene G an und halte den Ton aus, solange du kannst. Spare den Bogen, spare den Bogen. Was der Atem dem Sänger, das ist der Bogen dem Violinspieler.« Ich tat, wie mir geheißen, und freute mich selbst, dass es mir glückte, den Ton kraftvoll herauszuziehen, ihn vom Pianissimo zum Fortissimo steigen und wieder abnehmen zu lassen, mit gar langem, langem Bogen. »Siehst du wohl? Siehst du wohl, Söhnchen?« rief der Baron. »Schöne Passagen kannst du machen, Läufe, Sprünge und neumodische einfältige Triller und Zieraten, aber keinen Ton ordentlich aushalten, wie es sich ziemt. Nun will ich dir zeigen, was es heißt, den Ton aushalten auf der Geige.« Er nahm mir das Instrument aus der Hand, setzte den Bogen dicht am Frosch an. Nein, hier fehlen mir wahrlich die Worte, es auszusprechen, wie es sich nun begab. Dicht am Stege rutschte er mit dem zitternden Bogen hinauf, schnarrend, pfeifend, quäkend, miauend. Der Ton war dem zu vergleichen, wenn ein altes Weib, die Brille auf der Nase, sich abquält, den Ton irgendeines Liedes zu fassen. Und dabei schaute er himmelwärts wie in seliger Verzückung. Und als er endlich aufhörte, mit dem Bogen auf den Saiten hin und her zu fahren und das Instrument aus der Hand legte, glänzten ihm die Augen und er sprach: »Nicht wahr, mein Söhnchen, das ging hinein in dein Inneres. Das stelltest du dir nicht vor, dass solche zauberische Gewalt hinaufbeschworen werden könne aus dem kleinen Dinge da mit vier armseligen Saiten. Nun, trinke, trinke, mein Söhnchen!« Der Baron schenkte mir ein Glas Madeira ein. Ich musste trinken und von dem Backwerk genießen, das auf dem Tische stand. In dem Augenblick schlug es 1 Uhr. »Für heute mag's genug sein«, rief der Baron. »Geh, mein Söhnchen, da, nimm.« Der Baron steckte mir ein Papierchen zu, in dem ich einen blanken, schön geränderten holländischen Dukaten fand. Ganz bestürzt rannte ich hin zum Konzertmeister und erzählte ihm, wie sich alles begeben. Der lachte aber laut auf und rief: »Siehst du nun wohl, wie es mit unserem Baron beschaffen und mit seinem Unterricht? Dich hält er für einen Anfänger. Deshalb erhältst du nur 1 Dukaten für die Stunde. Ich bekomme jetzt 1 Louis und Durand, wenn ich nicht irre, gar 2 Dukaten. Nicht umhin konnte ich zu äußern, dass es doch ein eigenes Ding sei, den guten alten Baron auf diese Weise zu mystifizieren und ihm die Dukaten aus der Tasche zu ziehen. »Du musst wissen«, erwiderte der Konzertmeister, »du musst wissen, dass des Barons ganze Glückseligkeit darin besteht, auf die Weise, die du nun kennst, Unterricht zu geben. Dass er mich und andere Meister, wollten sie seinen Unterricht verschmähen, in der ganzen Welt, für die er kompetenter Kunstrichter ist und bleibt, als erbärmliche, unwissende Stümper ausschreien würde. Besuche ihn fleißig. Höre nicht auf die alberne Gaukelei des Wahnsinnigen, sondern nur auf die verständigen Worte des mit dem innern Sinn die Kunst beherrschenden Mannes. Es wird dir wohltun.« Ich folgte dem Rat des Meisters. Manchmal wurde es mir doch schwer, das Lachen zu unterdrücken, wenn der Baron mit den Fingern statt auf dem Griffbrett auf dem Violindeckel herumtapste und dabei mit dem Bogen auf den Saiten querüberfuhr, versichernd, er spiele jetzt Tartinis allerherrlichstes Solo und er sei nun der Einzige auf der Welt, der dieses Solo vorzutragen imstande. Aber dann legte er die Geige aus der Hand und ergoß sich in Gesprächen, die mich mit tiefer Kenntnis bereicherten und meine Brust entflammten für die hochherrliche Kunst. Spielte ich dann in einem seiner Konzerte mit allem Eifer und gelang mir dieses, jenes vorzüglich gut, so blickte der Baron stolz lächelnd umher und sprach: »Das hat der Junge mir zu verdanken, mir, dem Schüler des großen Tartini.« So gewährten mir Nutzen und Freude des Barons Lehrstunden und auch wohl seine geränderten holländischen Dukaten. Dialog 13, Ermahnung und Ankündigung. Nun, sprach Theodor lachend, nun in der Tat, ich sollte meinen, dass mancher unserer jetzigen Virtuosen, der sich weit erhaben über jegliche Lehre dünken möchte, sich doch noch einen Unterricht gefallen lassen würde auf die Weise, wie ihn der Baron von B. zu erteilen pflegte. Dem Himmel sei es gedankt, dass unser Club doch noch, was ich gar nicht mehr erwartete, heiter schließt, und ich will hiermit meine würdigen Brüder ermahnt haben, künftig fein dafür zu sorgen, dass das Schauerliche mit dem Heitern wechsle. Indessen lag es lediglich an dir, den Fehler, in den wir heute verfielen, gut zu machen und uns etwas von dir mitzuteilen, das deiner humoristischen Laune würdig. Überhaupt bist du, mein vortrefflicher, wiewohl schreibefauler Vinzenz, das Aufnahmegeld in die Serapionsbrüderschaft, das eben in einer serapiontischen Erzählung bestehen musste, noch schuldig. Still, still, erwiderte Vinzenz. Ihr wisst nicht, was meiner Brust entglommen und vorläufig in dieser Brusttasche verborgen ruhet. Ein gar seltsames Ding von Märchen, das ich insbesondere der Gunst unseres Lothar empfehle, hätte ich euch schon mitgeteilt, aber habt ihr nicht das verdrießliche Ojemenis-Gesicht des Kellners bemerkt? Stand, wenn er uns die Lichter putzte, auf seine Stirn nicht deutlich geschrieben, werden sie denn hier ewig sitzen und nicht endlich einmal einem ehrlichen Menschen die Ruhe gönnen? Die Leute haben recht, Mitternacht ist vorüber, unsere Scheidestunde hat geschlagen. Prost. Prost. Die Freunde gaben sich das Wort, in weniger Zeit sich wieder serapiontisch zu versammeln, und brachen dann auf. E.T.A. Hoffmann, Die Serapionsbrüder, 9. Teil. Mit Werner Wölbern, Felix von Manteuffel, Manfred Zapatka, Bernhard Schütz, Stefan Wilkening und Herbert Fritsch. Ton und Technik Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Katrin Martin. Manuskript, Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2006. Redaktion Herbert Kapfer.